welch ein Herr, das schoss sie froh ein, die launische Fräulein, vorüber wie ein Feind. Ich stand an dem Gestade und sein süßer Ruh, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Fischen mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blut, wie sich das Fischlein wand. So lang ging Wasser hell, so dacht ich nicht, er bricht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Böchlein tückisch triebe und eh ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit Regenblute sah die Betrogene an. Und ich mit Regenblute sah die Betrogene an. А теперь прозвучит отрывок из «Лесного царя». Ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind.